20. Kapitel, gelesen von Schalkmar. Die Chronik von Stargrott geht zu Ende. Und der letzte Punkt soll der Nagel sein, der in den Sargdeckel des Vaters Achari geschlagen ward. Der sanfte Greis überlebte Savelisch und Abhiller nicht lange. Er lebte nur noch bis zum großen Feste des Frühjahrs, dem Ostersonntag, und entschlief ganz sacht während des Gottesdienstes. Für die Klerisei von Stargrott kam eine Zeit völliger Erneuerung. Ende des 20. Kapitels. Ende des 5. Buches von Die Klerisei. Gelesen von Schalkmar.